Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 256 an Schiller. Nur zwei Worte für heute, da meine Optiker mir den ganzen Morgen weggenommen haben. Mein Vortrag reinigt sich immer mehr und das Ganze simpliziert sich unglaublich, wie es natürlich ist, da eigentlich Elementarerscheinungen abgehandelt werden. Den sonntägigen Brief habe erhalten und Gebrauch davon gemacht. Ich vermute, dass er die Sache entscheiden wird, wozu ich zum Voraus Glück wünsche. Leben Sie recht wohl, hier sende ich noch Titel Kupfer, mag die flinke Terpsichore zum Verdruss ihrer Widersacher noch weiter in die Welt hineinspringen. Weimar am 14. Dezember 1796. G.